Kundgabe 4798. Empfangen durch Bertha Dodder am 14.12.1949. Jünger der Endzeit. Vergünstigung als Lohn für Glauben. Ihr, meine Jünger der Endzeit, ihr habt wahrlich nur den Glauben, ohne jegliche Beweise, dass ich einst auf Erden wandelte, um den Menschen den Weg vorzuleben, den sie gehen sollen, um selig zu werden. Ihr müsstet nun diesen Glauben an mich so lebendig werden lassen, dass mein Geist in euch wirken kann, den ich euch angekündigt habe mit den Worten: Ich will euch den Tröster senden und ich bleibe bei euch bis an der Welt Ende. Was euch nicht bewiesen werden kann, das wird euch dennoch als alleinige Wahrheit überzeugen, weil der Geist in euch es euch kundgibt. Und so könnet ihr euch als meine Jünger fühlen, als Apostel, gleich meinen ersten Jüngern, die mich selbst als augenscheinlichen Beweis um sich hatten und denen es darum weit leichter war, das zu glauben, was ich ihnen lehrte. Ihr aber sollet meine Wiederkunft erleben. Ihr sollt die Krönung eures Glaubens erfahren. Ihr sollet mich schaubar am Ende erleben. Eben weil ihr glaubt und durch diesen Glauben eine so innige Verbindung mit mir herstellet, dass ich ihn lohnen kann und will. Und zwar durch meine sichtbare Gegenwart und eure Heimholung in das Reich des Friedens. Es ist dies eine so übergroße Vergünstigung auf Erden, dass ihr euch diese verdienen müsset, dass ihr ringen und mir den Beweis liefern müsset, dass ihr an mich und mein Erlösungswerk glaubt. Wie oft wird in der letzten Zeit noch an das Bollwerk des Glaubens gerüttelt werden? Dann müsset ihr standhaft bleiben und euch keinesfalls von den Reden der Menschen beeinflussen lassen. Und dieser starke Glaube muss aus euch selbst kommen, denn ein jeder von euch Menschen kann meine Unterstützung anfordern. Und so er im Geist und in der Wahrheit zu mir betet, wird er wahrlich erhalten, was er erbittet. Und so solltet ihr um starken Glauben bitten, und es wird euch das Gefühl meiner Gegenwart auch tiefgläubig werden lassen, wenngleich ihr sonst keine Beweise habt von mir und meinem Wirken auf Erden. So ich aber meinen Einfluss geltend machen wollte, indem ich euch Beweise geben würde, so wäre euer Verdienst des Glaubens schwach und eine Vergünstigung, wie die außergewöhnliche Wiederkehr in den Wolken, wäre ein Glaubenszwang, den ich aber niemals anwende, weil ihr vollkommen werden sollet. Und so müsstet ihr ringen um starken Glauben und euch durch keinerlei Zweifel beirren lassen. Ihr wandelt in der Wahrheit und werdet auch zum Ziel gelangen, denn ihr werdet von Lichtwesen betreut, die euch ständig umgeben und auch eure Gedanken ordnen, auf dass ihr als meine rechten Jünger auf Erden euren Dienst versehen könnet, zum Segen der Mitmenschen, die in Gefahr sind, abzufallen von mir. Ihr werdet die Mission meiner ersten Apostel zu Ende führen, meine Lehre verbreiten in der letzten Zeit vor dem Ende. Ihr werdet es auch können, weil ich euch ständig gegenwärtig bin und euch auch die Gnade gebe, mich und mein Wirken zu erkennen. Und so werdet ihr keine weiteren Beweise brauchen, als nur meines Geistes Wirken, den ich ausgieße über alle, die mir dienen wollen und an mich glauben. Amen.